Aber in der Zentrale werden Sie das nicht als Entschuldigung gelten lassen. Die Monatsstatistik hat am 1. eines jeden Monats auf dem Tisch des Hauses zu liegen. Ob es stürmt oder schneit. Ja, jetzt geht's mir an den Kragen. Jetzt werden Sie mich abschlachten und vierteilen. Das können Sie mir glauben, Chatteris. Sie hörten Höhere Gewalt von Rodney D. Wingfield. Es spielten Wilhelm Grimm als Mr. Robbins, Horst Christian Beckmann als Mr. Chatteris, Rosalinde Renn als Miss Page, René Scheibli als Mr. Pitt, Wolfram Berger als Tom, Kurt Fischer-Fehling als Albert sowie Hans-Helmut Dicko, Rudolf Hofmann, Martin Bob und Christoph Hofrichter. Aus dem Englischen von Clemens Badenburg, Musik von Viktor Burkhardt. Tontechnik Aldo Gardini, Regie Willi Buser. Das Ganze ist eine Produktion von SRF aus dem Jahre 1971.